Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die Tales of Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen besten Freund eingeladen. Denn wir sind beste Freunde. Freunde für immer sind wir die beste Freunde. Lass uns einfach anfangen. Hallo. Hi Markus. Wie bist du zu Tales of gekommen? Also was war dein erstes Tales of Game vor allem? Also wie ich dazu gekommen bin, der Klassiker, ich stehe auf japanische Rollenspiele. Ich habe gehört, Tales of ist ein japanisches Rollenspiel. Dann habe ich auf der PSP damals das Tales of Eternia ausprobiert. Tales of Eternia ist so ausprobiert. Wer die Tales of Reihe nicht kennt. Die Tales of Reihe sind, wie gesagt, japanische Rollenspiele mit Action-Kampfsystem, aber auch die Geschichten davon sind sehr interessant, weil die behandeln sehr viele Sachen, wie zum Beispiel Rassismus wird in manchen Spielen behandelt oder der Tod oder halt Götterdämmerungen und so weiter. Es wird alles wirklich eigentlich Freundschaft. alles Mögliche wird eigentlich abgedeckt, ja. Es sind sehr, sehr gute Spiele. Viele sagen, seitdem Final Fantasy nicht mehr in die Richtung geht, in die es geht, sondern sich abgeschweift hat, sagen viele, dass wenn man ein klassisches Final Fantasy haben möchte, sollte man zu den Tales of Games greifen. Was sagst du dazu? Ja, man kommt zumindest näher ran als mit allem, was Final Fantasy heutzutage bietet. Ich sehe es aber eher als das komplett eigenes. Ist es auch, ja, aber es ist halt... Weil es hat halt wirklich immer ein Thema in dem Spiel, das markant rüberkommt, mal weniger nervtötend, mal mehr. Richtig. Aber das macht für mich halt so Tales auf. Und wenn du halt mit dem Thema nichts anfangen kannst, dann kannst du das ganze Spiel in der Pfeife rauchen. Ja, das stimmt allerdings. Angefangen hat die Tales-Reihe 1995. Oh, wieder kurz vor meinem Geburtstag. Ich sag's dir, mein Geburtstag ist ein wunderbares... In der Nähe ist es ein wunderbares Datum. Am 15. Dezember 1995 gab es für das Super Nintendo... und dann später vermutlich dann auch für die PSP, weil die PSP gab es 95 noch nicht. Dann später auch für den Game Boy Advance und Mobiltelefon und iOS. Tales of Phantasia. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe nur gesehen, es ist sehr... Ich dachte auch, das ist nur in Japan rausgekommen. Nee, gab es bei uns beim Game Boy Advance am 31. März 2006 in einer europäischen Fassung. Ah, okay. Ist auf jeden Fall sehr Super Nintendo-mäßig, so wie ich das gesehen habe. Also das sagt mir nichts, weil ich bin gut... Wie kommt man da ran und dann kommt's raus für 2006 für ein Game Boy Advance, wo alle Welt Pokémon spielt, ist keiner interessiert, dann am Ende willst du es kaufen, das kostet mehrere hundert Euro. Bäm. Also erledigt. Ist halt leider so. Da kann ich halt wirklich nichts dafür. Ich hätte es gern gespielt, aber bis jetzt gab's keine Re-Releases von. Da wird's wahrscheinlich auch nicht geben, die bringen einfach ein neues raus. Keine Re-Release in dem Sinne von, dass es zu uns übersetzt bekommen ist. Aber ich schätze mal, es wird irgendwo für die PSP bestimmt eine Fan-Übersetzung geben. Es gibt Patches, Fan-Übersetzungs-Patches, wo man zum Beispiel auch Valkyria Chronicles 3 spielen kann, was es nur für die PSP gibt. Und auch nur in Japanisch, aber halt mit englischen Texten. Wäre cool, wenn es das mal geben wird, auch für das Spiel. Vielleicht gibt's das, wer weiß. Keine Ahnung. Dann am 23. Dezember 1997... Und am 30. Dezember, Japan und 30. September 1998 in Nordamerika gab es Tales of Destiny. Das gab es dann für die PlayStation und die PlayStation 2. Ich habe Tales of Destiny, sagt mir auch nichts. Habe ich auch. Das ist auch sehr unbekannt, leider. Ich weiß halt, ich bin halt leider erst sehr, sehr spät mit den Tales of eingestiegen. Also mein erstes Tales of war Tales of Vesperia. Aber auch nur, weil ich Ewigkeiten davon gehört habe. Und dann habe ich gehört, ja, Tales of Vesperia, das ist ein gutes Spiel. Tales of Vesperia musst du spielen. Tales of Vesperia ist ein großartiges Spiel, das musst du spielen. Das ist ein super RPG. Und dann dachte ich mir so, begeben wir uns mal auf die Suche nach Tales of Vesperia. Und das gab es damals nur in Europa für die Xbox 360. Und es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich irgendwann im Spieleladen meines Vertrauens ganz hinten, ganz vergilbt und ganz halbe kaputte Verpackung Tales of Hesperia in meiner Hand hatte. Und dann habe ich es gespielt und habe festgestellt, so gut ist das gar nicht. aber gut, dazu kommen wir gleich. Tales of Eternia, hast du gesagt, hast du das gespielt? Weiß ich nicht mehr. Ich habe es gespielt. Du hast es gespielt. Tatsächlich nur auf Englisch. Es kam auch auf Deutsch raus, aber das erst Jahre später. Stimmt, ja. Oh ja, da kenne ich die PSP-Version. Am Anfang kam es nur Japan und die amerikanische Fassung, die es gab. Für die PlayStation im Jahr 2001. Und für die PSP gab es dann 2006 eine Variante. Das, ich erinnere mich... Doch, die 2006er gespielt, aber warum habe ich die dann Englisch gespielt? Weil es die Spiele hauptsächlich nur auf Englisch gab. Ah, daran lag's. Aber ich habe es gespielt. Nicht durch, aber ich habe zumindest den Anfang gespielt, weil ich den sehr lustig fand. Die haben so eine Art sehr witzig. Also die Hauptstory ist meistens sehr tragisch, sehr theatralisch. Und es gibt so kleine Gespräche, wo du eine bestimmte Taste drückst und sich die Charaktere unterhalten, die aber auch witzig sind. Die aber auch Humor haben. Mhm. Das halt. Manchmal auch tatsächlich so Anlehnungen wirklich an die Zeit, in der das Spiel rauskam. Richtig, ja, das stimmt. Und das ist das Besondere an den Games, dass sie sehr dialoglastig, unglaublich dialoglastig, aber auch zu den einzelnen Passagen, wo sie gerade sind, haben sie dann auch ihre verschiedenen Sachen zu sagen, wie zum Beispiel du läufst mit deiner Gruppe irgendwo durch den Wald und dann blinkt das Symbol auf, dass sie sich unterhalten, du drückst es an und dann unterhält sich zum Beispiel, sagt die eine Variante, dass sie tierische Angst vor Spinnen hat und einer der Charaktere gerade eine kleine Spinne in ihrem Haar gefunden hat oder irgendwie sowas, irgendwie so ein Witzdialog halt einfach nur, ganz ja. Während die halt auf Reisen sind. Das ist halt ziemlich witzig gemacht, finde ich. Und Eternia war auch einer der wenigen, die tatsächlich ein Anime bekommen haben. Viele von denen haben ein Anime bekommen. So bin ich ja tatsächlich, also zumindest war es der erste, da wo es mir bekannt war. Aha, okay. Und so bin ich drauf aufmerksam geworden. Da gibt es auch Spiele dazu. Darum habe ich es auch in Englisch gespielt, weil ich mir eingebildet habe, ich tue mal was für mein Englisch. Ich glaube, die gab es nur bis zu einem bestimmten Teil auf Englisch, soweit ich weiß. Der nächste, der dann in der Reihe rauskam, kam am 28. November 2002 in Japan, am 27. März 2003 in Südkorea und am 14. August 2003 in Taiwan. Wow. Tales of Destiny 2. Wie gesagt, da wir den ersten Teil nicht gekriegt haben, kam der zweite auch irgendwie nie zu uns. Und den gab es auch nur in Japan. Soweit ich das sehe. Ja, so. Ja, nur Japan und Korea. Japan, Amerika und Korea. Ne, nur Japan und Korea und Taiwan. Okay, Taiwan. Ich wusste, dass es in drei Dingern rauskam. Ja, nur da kam es raus. Amerikaner haben es dann wieder gedrückt. Ja, nur da kam es raus. Bei uns wurde die Serie am meisten bekannt, eigentlich durch den damaligen GameCube erschienenen Titel im Jahre 2000 und also halt in Europa im Jahr 2004 am 19. November, in Nordamerika am 13. Juli 2004 und am 29. August 2003 in Japan, und zwar Tales of Symphonia. Tales of Symphonia ist der bekannteste Teil bei uns, weil der damals für den GameCube erschien und ihn sehr, sehr, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gern gespielt haben. Den sollte man auch gespielt haben, wenn man die Tales of Reihe macht. Kann man heutzutage sehr gut. Den ersten gibt es nämlich auf Windows, wenn man halt Steam hat. Sogar auf Steam, das weiß ich, kann man das Spiel spielen. Oder man kauft sich die Chronicles, wenn man noch eine PlayStation 3 daheim stehen hat. Da sind drei Teile drin, von denen man dann halt auch Tales of Symphonia und die Nachfolge spielen kann. Finde ich gut. Und er lohnt sich sowas von. Das ist eine so geile Geschichte von Anfang an. Jetzt weiß ich, woher du deinen Internetnamen hast. Das hat nichts mit Tales of zu tun. Nein, überhaupt nicht. Nicht, weil ich dieses Spiel so liebe, nein. Nein. Der Hauptcharakter ist nämlich Lloyd Irving. Sehr interessant. Es ist ein gutes Spiel, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es selber nur angespielt, weil ich mir damals eine Collection gekauft habe für die PlayStation 3. Da war der erste und der zweite Teil drin. Und von dem, was ich aber etwas, was ich aber gesehen habe, war das Spiel eigentlich ganz gut. Auch von den Geschichten her. Sie wirken zwar, die Grafik wirkt zwar kindlich, klar, ist normal. Aber finde ich trotzdem gut. Aber weil die Geschichten halt auch wieder so großartig sind. Die sind aber auch super erwachsen, die Geschichten. Sind sie, ja. Und da ist es auch, das ist sogar auf Deutsch gewesen. Ja, stimmt, die haben auch sehr schnell dann angefangen, die Dinge zu übersetzen. Aber ja, also den, ja, weil sie auch einen super Erfolg hatten. Den zumindest, weil Tesla schon vorher hatte einen riesengroßen Erfolg, soweit ich noch weiß. Also war halt auch sehr beliebt. Es gab ein Anime dazu, es gibt Romane, es gibt Mangas, ist klar. Wenn was Erfolg hat in Japan, wird es halt ausgeschlachtet am Ende. Komischerweise dann wieder nur in Japan Tales of Rebirth. Nachdem der Gamecube-Teil dann rauskam, so, ja, Tales of Rebirth. Ja, Bribo halt mal nur in Japan. Ist vermutlich der dritte Teil von dieser. Also, Tales of Destiny, Tales of Destiny 2 und ich schätze mal Tales of Rebirth gehört dann noch dazu. Kam auch nur in Japan raus. Tales of. Kann ich leider auch nicht sagen. Kann ich auch nicht sagen. Tales of Legendia. Den gab es nur für die PlayStation 2, nur in Japan, Südkorea und Nordamerika, alles im 2006er und 2005er Bereich. Wieder mal nicht zu uns, weil scheiß auf die Europäer. Ja, wir kriegen doch alles, wenn wir es brauchen. Ja, ja, richtig. Scheiß auf die Europäer. Dafür gab es dann bei uns, in Japan gab es das am 15. Dezember 2005. Am 10. Oktober 2006 in Nordamerika gab es Tales of Abyss. Den haben wir gekriegt, das weiß ich. Weil der habe ich. Den haben wir gekriegt, ja. Aber den habe ich zu spät gekauft. Nur für den 3DS. Ja, und das war auch ziemlich schnell dann ziemlich teuer. Ja, weil das Übliche, wenn ein Spiel erscheint, was meistens ein RPG ist, dann wird es meist kurze Zeit sehr teuer, weil die Spiele bei uns, naja. Sind ja nur eine Nische. Sind in der Nische, kauft ja eh keiner. Bei uns gab es tatsächlich nur die 3DS-Version. Das ist eine Neuauflage gewesen. Das ist halt schade, wenn sowas zum Beispiel nur für so eine Handheld erscheint und dann auch für immer da bleiben wird. Weil es wird keine Möglichkeit geben, dass du die irgendwann da runterkriegst. Und wenn du dir das Spiel im Allgemeinen vielleicht kaufen möchtest, wenn du mal nachschauen möchtest, wie teuer zur Hölle gerade Tales of Abyss ist, DS-Variante. Ja, ja. Ach, mittlerweile geht's. Du kriegst sie so ab 50, 60 Euro. Oh, nice. Gebraucht ab 40. Passt wunderbar. Ach, gibt's ja sogar 40 gebraucht. Aber das sind dann halt die gebraucht in benutzten Zustand. Gebraucht so nach dem Motto, ja, Hülle ist kaputt, die Disk habe ich, den Chip habe ich noch, aber das ist ja wichtig. Ich habe es einmal durch die Kanalisation geschleust, aber funktioniert noch. Naja, funktioniert noch, richtig. Ich habe es einmal, ich bin fünfmal draufgetreten, mein kleiner Junge, mein Bruder hat drauf gesabbert, aber es funktioniert noch. Ah, okay. Ja. Aber ansonsten zahlst du halt 50 für wie neu. 60. Also, ich sehe es gerade auch. Für ein altes Spiel 50, 60 Euro zahlen, warum nicht? Es ist schon hart, ja, leider. Aber so ist es nun mal, wenn man denkt, hey, ich warte mit diesem Spiel vielleicht, bis es günstiger wird. Wenn es irgendwo ein japanisches RPG gibt, dann meistens sofort kaufen, weil die Dinger sind nach ganz kurzer Zeit unbezahlbar. Tales of Innocence ist der nächste Teil, der kam am 6. Dezember 2007 und auch wieder nur in Japan. Weil, keine Ahnung. Weil halt Japan, ich verstehe es auch nicht. Weißt du, wie das mit den JRPGs ist? Man muss die Rechte dafür kriegen und dann muss in Japan auch noch irgendwer zustimmen, der eventuelle Rechte für Anime, Manga, Light Novel und alles, was drumherum an Merch hat. Ich glaube, du kaufst das bei denen im Paket. Ja, oftmals ist ja irgendwas Werbung für das jeweils andere. Ja, ich glaube, du kaufst das bei denen wirklich im Paket. Es kann sein, dass du dann. Geht das eigentlich in Europa nicht so? Das ist. Würde mir viel Geld sparen. Ja, das wäre schön, ja. Ja. Aber die Lizenzen kaufst du wirklich im Paket, dass du dann das alles so veröffentlichen musst. Und dann ist es. Das ist eine unbekannte Reihe und dann haben die Leute wieder keinen Bock drauf und dann verlierst du wieder Kohle. Was willst du machen? Tales of Symphonia, Dawn of the New World, ist der zweite Teil von Tales of Symphonia. An den erinnere ich mich ziemlich gut, aber ich war damals auf einem Flohmarkt. und habe mich dort umgesehen und habe tatsächlich jemanden gesehen, der keine Ahnung hatte, was er da verkauft. Und hat mir für die Nintendo Wii damals Tales of Symphonia verkauft für 10 Euro. Da war ich sehr happy, dass ich das hatte. Leider musste ich es irgendwann verkaufen. Aber dennoch, ich hatte damals Tales of Symphonia und habe sogar angespielt. Und ich fand es ganz gut, von dem, was ich gesehen hatte. Tatsächlich habe ich nicht gespielt, weil ich nicht das Glück hatte, ihn noch zu bekommen. Da hatte ich echt Glück gehabt, aber der war wirklich okay. Er kam auch am 13. November 2009 nach Europa und war halt am 26. Juni 2008 in Japan. Das heißt, die Dinger wurden dann so langsam übersetzt. Dann kommen wir aber zu dem Teil, der auch wieder ein sehr berühmter Teil ist, also ein sehr beliebter Teil ist, Tales of Vesperia. Er ist gut, aber er kann tatsächlich nicht mit Symphonia mithalten. Da ich Symphonia nicht weiter durchgespielt habe, auch nichts das richtig dazu sagen kann, sondern ich habe sehr viel Tales of Vesperia gespielt. Ich habe sogar fast durch, glaube ich. Aber ich kann nicht genau zu sagen, ob es jetzt das Beste von den ganzen Teilen ist. Kann ich nicht sagen. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe kaum eins durchgespielt. Ich habe Symphonia durchgespielt. Das ist aber auch, glaube ich, das Einzige. Okay, ja. Macht nicht, die anderen habe ich immer so angespielt und bis ich dann fast durch war, kam halt schon wieder das Nächste. Ja, furchtbar. Es gibt zu Tales of Vesperia eine Filmadaption, einen Anime. Der ist Müll. Der ist echt scheiße. Der war echt also scheiße. Also ich würde empfehlen, entweder den Anime oder das Spiel. Nein. Wenn schon oder, dann das Spiel. Ja, richtig. Also der Anime war echt kacke. Den habe ich damals angesehen, der war echt fürchterlich. Ne, das Spiel war eigentlich ganz gut. Ich habe ihn hier irgendwo stehen. Also von daher... Ich mochte die Charaktere, ich mochte die englische Sprachausgabe, aber sehr vielen Spielen von denen sind auch englische, sehr gute englische Sprecher dabei. Wir haben Troy Baker unter anderem als Hauptcharakter. Also, ja, und sind sehr ich höre es immer auf Japanisch. Ich höre es immer auf Englisch, weil wenn ich die Möglichkeit habe. Also da ist für mich dieser Anime-Look und japanische Stimme passt für mich viel besser. Das stimmt schon. Ja, das gebe ich sehr gern zu. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, spiele ich es auf Englisch. Ist mir egal. Die sind sehr, sehr gut. Also der Teil war echt gut von dem, was ich da gespielt hatte. Es waren, glaube ich, auf der Xbox sogar mehrere Discs. Weil Microsoft damals nichts hielt von wir gehen mit der Zeit mit und bauen ein Blu-ray-Laufwerk mit ein. Es gab auch eine PlayStation 3-Variante, die ist aber nur in Japanisch gewesen und später gab es dann ein Re-Release in der Definitive Edition für ein paar extra rausgeschnittene Szenen. Gab's dann, haben sie noch mit reingebastelt und das gibt es mittlerweile für alles. PS4, Xbox One, Switch, Windows und so weiter und so fort. Kann man sich wunderbar aneignen und kann man auch spielen. Die sind heute noch sehr, sehr gut, finde ich. Also auch der Teil. Kann man heute noch spielen. Es ist nicht der beste, aber er ist immerhin tatsächlich vollkommen okay, finde ich. Für das, was er ist, ist es super. Und dann kam am 18. Dezember 2008 wieder eins in Japan, Tales of Hearts. Ja. Also wer jetzt so die Zeiten verfolgt hat, der versteht hoffentlich auch mein Problem, die Dinger durchzuspielen. Gut, der kam halt in Japan raus. Ja, also wir haben immer so einen Jahrestakt gehabt und in Japan gab es gefühlt immer alle halbe Jahre irgendwas Neues. Ja, das ist halt, ja gut, die haben auch mehr Zeit als wir, ich weiß es nicht. kommen wir aber zu dem wohl besten Tales of Game, über die wir uns natürlich überhaupt nicht lustig machen oder sonst irgendwie sowas. Ach, du meinst Tales of Xillia? Ja, natürlich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich meine den in Japan am 10. Dezember erschienenen, in Nordamerika am 13. März 2012 erschienenen und am 31. August 2012 erschienenen in Europa. Tales of Graces F. Oder auch nur Tales of Graces, das F gehört eigentlich gar nicht dazu. Aber wir sagen es immer, obwohl man kann es auch dazu sagen, ja, alles klar. Bei mir stand es auf der Hülle mit drauf, dieses Ding, das wie ein F aussieht. Ja, es ist Tales of Graces F. Ja! Tales of Grace Friendship Edition. Tales of Grace, fuck this shit. Oh, es hat mich echt gecasht, als ich es gesehen habe. Ich auch! Ich habe es auch echt... Ich habe es echt lange gespielt, bis ich irgendwann verzweifelt aufgegeben habe und gesagt habe... Bin ich nicht schuld, dass du dir das gekauft hast? Ich glaube, ich bin daran schuld. du warst zumindest dabei, es war günstig und du hast gesagt, kauf's dir jetzt, bevor es teuer wird. Ja, und ich hab's mir dann auch gekauft, nachdem du es gespielt hast. Und dachte mir so, hey, sieht gar nicht so schlecht aus. Hol ich mir das auch mal. Ja, es. Es sieht auch super aus. Ja, es hat Gar so eine keine schöne Frage. Also Comic-Grafik. optisch und auch die Musik, Die grandios, Musik ist in jedem saugeil, von habe denen ich richtig super gut. gehört. Die Musik ist in jedem Teil von denen richtig gut. Absolut fantastisch. Aber. Aber hier trifft halt ein Wahlspruch zu, den du oft so gerne sagst, wenn du ein Spiel antestest. Das ist ein JRPG, the story doesn't Yeah, matter. story doesn't matter. Es ist Wenn du halt. alles skippst, kommst du gut durch. Ja, und da macht die Story sogar mehr Sinn. Ach, Tales of Crystal. Es ist ein schwieriges Spiel. Es ist schwierig. Es ist echt Und ich schwierig. sage immer gern, ich war einfach nicht die richtige Zielgruppe dafür. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube, das hat sich an ein viel jüngeres Publikum orientiert, weil es ging halt wirklich, soweit ich mich erinnere, immer nur um Freundschaft, Freundschaft. Du kannst nicht böse sein, wir sind Freunde. Ja, aber der ist mein Freund. Der hat gerade versucht, uns umzubringen. Ja, aber wir sind doch Freunde. Oh Mann. Ich werde ihn mit der Kraft der Freundschaft retten. Kein Wunder, dass das Spiel gespeedrunnt wird. Will keiner erfahren, die blöde Story. Na, es ist. Die Side-Stories, muss ich ehrlich sagen, also um jetzt nicht zu viel drauf rumzuhacken, diese Nebenschauplätze und die Charaktere kennenzulernen, Ich super. meine, der Twist am Anfang des Spiels war gut. Der war wirklich gut. Auch am Anfang des Spiels, er war ein guter Twist. Aber dennoch, es ging danach komplett ins Abstruse ab. Und es wurde immer bescheuerter. Und das Ende war Immer einfach nur extremer. doof. Ja, ich habe das Ende nie gesehen. Ich habe tatsächlich bei 80% im Spiel aufgehört. Ich habe mir den Speedrun angeguckt und da habe ich dann das Ende gesehen. Da war es so, eh. Hat auch tatsächlich dazu geführt, dass ich seither, glaube ich, zwei Teile übersprungen habe. Zwei oder drei, weil ich habe dann erst mit Zestiria wieder weitergemacht. Uff. Weil ich so genug davon hatte. Witzige kleine Story übrigens. Ich habe irgendwann mal meine Spielesammlung auflösen müssen und habe dieses Spiel unter anderem auch mit Freunden verkauft. Und hat mich dann ich bin in sehr vielen Discords unterwegs, unter anderem auch in sehr vielen englischen Discords. Und einen der Discorder, das ist ein Streamer, den ich verfolge, habe ich mich mit denen ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich verlauten lassen, ja, ich habe bald Geburtstag, das ist ungefähr 2, 3 Jahre her. Und so, oh, you have a birthday? Hast du Geburtstag? Ja. I'm sending you stuff. Ich so, no, please don't. Ich so, ja, ich schick dir was. Nein, bitte nicht. Und ungefähr 4 Wochen später erhielt ich ein kleines Mini-Paket aus den USA. Dachte mir so, oh, okay, cool. Und dann hieß es dann, ja, ich hab dir ein Spiel geschickt. Ich so, okay, cool, nice. Ja, du sammelst doch so ältere Games. Ja, tu ich. Ich mach das Ding auf. Die Special Edition von Tales of Graces F ragte mir entgegen. Dankeschön. Ist ja sehr lieb von dir. Es Ich ist liebe sehr es. lieb von dir. Du hast vor Freude zum Weinen angefangen und den Anlass genommen, es gleich nochmal zu Auf jeden Fall, nein, es gammelt in meinem Regal und da wird es vermutlich auch liegen bleiben. Es ist sehr lieb, dass ich das gekriegt habe, aber wäre nicht nötig gewesen. Ja, es ist halt. Es ist Tales of Graces F. Es ist. Der Soundtrack ist gut, die Grafik ist hübsch. Und die Story ist einfach nur doof. Sie hat einen, wie Ja. gesagt, sie fängt gut an, sie fängt spannend an, aber geht dann komplett ins Abstruse über. Das ist so, manche der Charaktere, die mit dir rumlaufen, sind einfach nur nervig. Ist halt leider so. Aber ja. Stell dir vor, du wärst in einer Irrenanstalt, hättest gerade deine tägliche Dosis bekommen und gehst schlafen und träumst. In etwa so viel hat sich das Spiel für mich angefühlt. Ja, Traumzustand. Ah, kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar der bei uns in Europa erschienen 2013 und zwar am 9. August. Tales of Xillia. Erschien übrigens am 8. September 2011. Auch witzige kleine Story dazu. Da bin ich gerade in das andere Wohnheim gezogen, falls du dich noch erinnerst. Da konnte ich mein eigenes Internet beantragen. Das hat halt eine Weile gedauert. Und da hatte ich kein Internet. Und dann bin ich so durch den Spielemarkt meines Vertrauens geschlichen und der Elektronikmarkt meines Vertrauens und habe gesehen, Tales of Xillia. Also, die Tales of Games sind ganz gut. Tales of Graces F war nicht so geil. Egal, nehmen wir Tales of Xillia mit, ich brauche was zum Zocken. Also habe ich Tales of Xillia gespielt. Das war super. Das war ja, richtig gut. Ja, ich erinnere mich, wie lange du versucht hast, mich davon zu überzeugen, es zu spielen. Und ich immer gesagt habe, nein, ich will erstmal kein Tales of mehr. Ich habe es dir einfach gegeben. Ja, es war ja dann auch gut, aber ich habe es wirklich erst Jahre später gespielt. Tales of Xillia war super, ja. Du hattest die Möglichkeit, zwischen zwei Charakteren zu wählen, wie die Story abläuft, was ich ganz geil fand. Und das Kampfsystem ist ja das typische Action-Kampfsystem. Das heißt eigentlich Tasten drücken und hoffen, dass was passiert. Gab es auch wieder Mangas, Bücher und so weiter. Aber es war wirklich gut. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war auch eines der erfolgreichsten. Es hat sich in einer Woche 500 Millionen Mal verkauft in Nordamerika. Also das ist ziemlich gut. Es war auch gut. Es hat auch Spaß gemacht. Oder was sagst du? Also ja, wie gesagt. Das ist schon gesagt. Es war ein super Spiel. Wie gesagt, ich habe es halt nur... Es kam zum falschen Zeitpunkt für mich. Ich glaube, ich hätte es geliebt und verschlungen. Und auch den zweiten Teil hinterher. Aber es kam einfach nach einem Spiel, das mir die Freude und Lebenslust an Tales of genommen hat. Ja, Tales of Xillia 2, habe ich gehört, war nicht so gut. Kam am 22. August 2014. In Europa, am 1. November 2012 in Japan, habe ich gehört. Ich habe gehört, es war nicht so gut. Ich habe mir irgendwann mal eine Collection gekauft mit Teil 1 und Teil 2 drin, ja, in einer Box. Es war eine nette Ergänzung der Story, der zweite Teil. Also so viel, es ist nicht schlecht, aber es hat dieses zweite Teil-Problem. Du hast dir das in der Special Edition gekauft mit der Uhr, sei bloß ruhig. Ich habe mir das nicht gekauft. Hast du dich was? Nicht du das? Ich habe es damals für jemanden gekauft und dann selber gezockt. Das Übliche. Aber der zweite Teil war halt wirklich eine super Ergänzung zum ersten, aber zweiter Teil Problematik. Er ist nicht besser als der erste gewesen. Ja, ich habe sehr viel, für manche Leute ist der zweite Teil der schlechteste Teil der Reihe. Ich finde den, er war enttäuschend nach Xillia, hab ich halt gehört. Wie gesagt, den gibt es in der Collection. Ja, aber so schlecht, dass er der schlechteste Teil der Reihe ist. Wie gesagt, den gibt es in der Collection mit Teil 1 und Teil 2 auf einer Disc. Kann man sich auch holen. Aber halt auch leider auf der PlayStation 3 gefangen, das Game. Leider. Es gibt keine PC-Version dazu. Es gibt keine andere Version dazu, sondern es hat, ja, da kam die eine auf die Idee, hey, wir wollen Xillia 1 und 2 irgendwo anders haben als auf der PS3. Wenn man noch eine PS3 rumstehen hat, kann man sich so holen. Kann ich nur empfehlen. Der erste Teil ist wenigstens richtig, richtig gut. Der hat mir echt Spaß gemacht. Kommen wir zu Tales of Cisteria. Das kam am 16. Oktober 2015 in Europa und am 22. Januar 2015 in Japan. Tales of Cisteria war meh. Ein Spiel, von dem ich echt nicht weiß, was ich halten soll. Es war meh. Die erste... Ja, für mich gab es da viele Auf und Abs zwischen... Es ist ganz okay und es langweilt mich gerade. Und dann kam wieder so ein Part, wow, total spannende Wände. Ja, aber dann gab es der erste, den wir auf dem Sack haben, bei Miklio, und deswegen war das Spiel für mich schon tot. Nein. Ja, für mich war es tot, als ich zum ersten Mal ein anderes Spiel wieder eingelegt habe. Ja, es ist so, Cisteria ist ein ganz gutes RPG. Das Problem ist nur, sobald du etwas anderes spielst, vergisst du Cisteria auf der Stelle wieder. Ja. Das ist das Problem mit Cisteria. Eigentlich einsperren, zocken, bis du fertig bist. Ja. Und wer sich wundert, warum wir nicht ganz genau auf die einzelnen Storys eingehen, das wäre zu viel Spoilerei, finde ich. Ja, du kannst Tales of nicht über den Inhalt sprechen, ohne zu spoilern. Ohne zu sehr zu spoilern, das stimmt ja. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr Interesse habt, holt euch die aktuellen oder holt euch die ihr auf PC spielen wollt oder so, die auf PC gibt. Spielt sie selbst. Weil wir können das auch nur ein bisschen anreißen, weil das wäre sonst zu unfair, wenn wir halt wirklich komplett darüber reden. Fangt mit Symphonia an. Ja, richtig. Kann man. Richtig. Ja, absolut. Da kann man nichts verkehrt machen. Tales of Cisteria, wie gesagt, er ist... Also ich fand ihn meh. Ich fand ihn sehr meh. Er ist gut für das, was er ist, aber sobald du irgendwas anderes spielst... Ja, für mich war es halt wirklich ein Spiel vergessenswert, sobald du... Aus den Augen, aus dem Sinn, das Prinzip. Richtig, ja. Es war also, ja, wie gesagt, hey, das ist was anderes. Oh, Cisteria, darauf konzentriere ich mich jetzt den ganzen Zeit. Oh, guck mal, ein neues Spiel. So ungefähr. PSN-Sale. Richtig, ja. kostet es. Richtig, ja, dann kostet auch noch ein Fünfer mittlerweile oder so. Achso, du meinst mit abgelenkt sein, ja, das auch. Beides, du kannst es für einen Fünfer kaufen und am nächsten Tag schauen wir mal kurz, was im Store ist. Hast du dir nicht gestern was gekauft? Habe ich? Was denn? Tales of Systeria. Oh, stimmt, ja. Ich installier's mal. Dann hast du es installiert, dann guckst du es so an. Nee, jetzt nicht, deinstallier's wieder. Dann gab es am 27. Januar 2017 in Europa und am 18. August 2016 in Japan eines der besten Tales aus dem Tales of Berseria. Hast du Tales of Berseria gespielt? Ich habe es angespielt. So den Prolog habe ich gespielt. Ich empfehle, mehr habe ich davon nicht gespielt. Ich empfehle jeden Tales of Berseria, bei Tales of Berseria spielst du den Bösewicht. Du bist der Bösewicht. Und das Spiel ist großartig. Die Story dazu ist großartig. Die Geschichte ist großartig. Ja, ich habe es tatsächlich einfach insofern nicht weitergespielt, weil ich mir nach Berseria vorgenommen habe, ich spiele erst Zestiria. Ja, die hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Ja, genau. Aber auch nur ein bisschen, nicht komplett. Ein paar Sachen, du kannst auch Berseria zuerst spielen, ist absolut egal. Berseria war ein sehr, sehr gutes Spiel. Story und Geschichte, ist dasselbe. Soundtrack super, Charaktere super. Es ist unglaublich gut. Unglaublich, unglaublich gut sogar. Da war ich sehr überrascht bei dem Game, weil das mich das so mitgerissen hat. Auch das Kampfsystem hat wieder ganz normal, actionmäßig. Aber es ist wirklich gut. Kann ich jedem empfehlen, der auf so RPG-mäßige Sachen steht. Gibt's auch für Windows, PlayStation 3 und PlayStation 4 mittlerweile. Zuschnappen. Also ich hab's geliebt, ich fand's großartig. Kommen wir zu dem Teil, den du bis jetzt noch nicht gespielt hast, schätze ich mal. Nein, zu dem wirst nur du was sagen können. Den hast nämlich, glaube ich, nur du gespielt. Der kam doch letztes Jahr raus. Am 10. September 2001. Letztes Jahr habe ich mir keine Spiele gekauft. Stimmt, da war was. Am 10. September 2021 gab es für Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X und S Tales of Arise. Ich war riesengroß gehypt davon, weil die Grafik ist so wunderschön. Der Soundtrack ist bombastisch. Ich habe die Demo verschlungen. Ich fand das Spiel super von dem, was ich gesehen habe. Für viele Leute ist es das Spiel des Jahres gewesen. Absolut großartig. Für mich nicht. Für mich war es auf der Flop 9 von meinem System. Krass, so übel. Nein, das Spiel ist deswegen auf meiner Flop 9 gelandet, weil es immerhin, es ist kein schlechtes Spiel. Das Kämpfen haben sie ein bisschen verändert, aber es ist immer noch eigentlich genau dasselbe vom Grundprinzip. Die Story nervt. Unglaublich. Okay. Es zieht sich. Es hab noch kein Tales auch gesehen, was sich so lange zieht. Also wenn Sachen darin passieren, ne, dann sind sie spannend und sind echt gut gemacht. Aber bis du wieder zu so einer Sache kommst, es zieht sich so ewig lang. Und hast du auf einmal, hey, jetzt hier 2 Stunden Exposition-Dump. Ich so, ach du Scheiße. Oh Gott. Und noch 2 Stunden dabei aufpassen und nicht versuchen wegzufinden. Ich will doch nur dieses Spiel spielen. Ja, jetzt hier nochmal 1,5 Stunden Exposition-Dump. Damn. Also ich dachte, hier geht's um... Erstmal einschlafen, bis die Story weitergeht. Es ist kein schlechtes Spiel. Absolut nicht, das sage ich nicht. Aber mir war es einfach zu zäh. Viel, viel, viel zu zäh. Manche Charaktere mit ihren Entscheidungen haben mich ein bisschen genervt. Gut, wenn sie dann halt die ganze Zeit dran sitzen und dann halt ewig lang zuhörst. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber bei RPGs muss man halt öfters mal zuhören. Da hast du halt mal so Exposition-Dumps. Das schon, ja. Aber bei dem hat es mich irgendwie gestört. Ich weiß nicht, warum. Also ich werde es irgendwann mal zu Ende spielen, aber nicht in kurzer Zeit. Nicht demnächst. Irgendwann mal. empfehlen kann ich es für Leute, die solche Spiele mögen. Wenn man sich mal, die halten, die tun so gut wie alle nicht zusammenhalten, die Spiele, also die ganzen Tales of Games. Man kann egal welchen eigentlich rauspicken und jeden anfangen. Arise ist auch seine eigene Story. Wenn man den neuesten unbedingt spielen möchte, den neuesten Arise, wenn einem die Grafik gefällt oder so, oder die Charaktere, kann ich nur empfehlen, absolut. Mir persönlich, also ich fand ihn, soweit ich gespielt habe, sehr zäh. Müsstest du holen, irgendwann mal? Irgendwann mal, wenn es günstig ist. Aber ich habe noch so viele Tales of, die ich spielen muss. Zestiria, Beseria, ja. Vesperia sollte ich auch mal durchspielen. Stimmt, ja. Ja, wie gesagt, die Tales of Games sind gute RPGs. Kann man sich holen, finde ich. Sind großartig. Sind mittlerweile auch immer synchronisiert und auch auf Deutsch und ja, die machen Spaß. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, ohne großartig was zu spoilern. Ohne zu spoilern, nein. Ohne großartig was zu spoilern, wenn du es so ganz kurz anreißt. Deswegen, ja, würde ich auch sagen, wir beenden den Podcast ab hier. Ich danke dir vielmals, Markus, dass du da warst. Immer wieder gerne. Denn wir beide sind Freunde. Ohne den Satz. Immer wieder gerne. Schön. Auf jeden Fall, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Und ich sage, macht, was immer ihr wollt. Aber bleibt bloß Freunde.